Ja, Sie haben zu Anfang gesagt, dass da einige eine, oder die einzige Sache, die in der Fourierischen Utopie nicht abgeschafft sein würde, ja, das Kapitalverhältnis ist. Mhm. Es würde mich interessieren, ob Fourier eine oder in seinen Theorien, ob in seinen Theorien eine Kapitalismuskritik besteht, die nun über die Ablehnung von Juden unter anderem hinausgeht. Mhm. Und daraus folgt eben auch, ob es zu keiner Abschaffung des Kapitalverhältnisses kommt, weil keine Kritik daran besteht, oder schoss dieser. Ja, also das ist die Intuition ist, glaube ich, genau richtig. Es gibt eben keine substanzielle oder keine theoretisch ausgearbeitete Kapitalismuskritik bei Fourier. Es gibt höchstens bei ihm so etwas, also was es gibt, das hatte ich referiert, ist eben diese Kritik des Handels und der Zirkulationssphäre und da vor allem der Betrügerei. Aber was es tatsächlich gibt, ist eine Art von Subversion des Kapitalismus. Also das kann man tatsächlich bei Fourier finden, denn wenn man näher schaut, wie er Kapital schildert, dann ist das eigentlich ganz kontraintuitiv immer etwas, was die Leute unmittelbar glücklich macht, also wie alle anderen Dinge bei Fourier. Also es gibt bei Barth die schöne Überschrift Geld macht glücklich in seinem Fourier-Kapitel und das heißt da konkreter, dass Fourier gar nicht sagt, ja das Geld ist so schön, weil man sich was anderes davon kaufen kann, sondern er sagt, ist doch schön, wenn Leute viel Geld haben, gönnen wir es ihnen doch, andere Leute werden auf andere Weise glücklich. Das heißt, die Zentralität des Geldes als Medium der Glücksverschaffung wird sozusagen ausgeschildert und ausgeschaltet und auch der Versprechenscharakter des Geldes. Man muss immer mehr Kapital akkumulieren, um irgendwann mal dann sein Glück zu realisieren. Das wird auch ausgeschaltet. Das ist jetzt natürlich wirklich nur bezogen aufs einzelmenschliche Begehren, aber man würde sagen, die protestantische Ethik im Sinne Webers wäre mit Fourier nicht machbar gewesen. Ja, ich würde da vielleicht auch gleich nochmal anknüpfen, und zwar auch zum Thema Kapital und Grundabsicherung, der überhaupt Grundniveau des Alltagslebens. Ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es nicht wie in einer Diktatur zentral organisiert, sondern jeder kann im Prinzip nach seinen Bedürfnissen leben und tun, was er will. Mhm. Das setzt ja in meinem Denken eigentlich auch so eine Art unabhängiges Grundeinkommen oder so eine Grundabsicherung voraus. Hat er darüber auch nachgedacht? Da hat er rudimentäre Ideen zu. Ich glaube nicht, dass sie sehr weit ausgegoren sind, aber er glaubt auch, dass es so etwas geben sollte wie eine Grundabsicherung. Und er sagt, die Produktionsgemeinschaften gehen davon aus, dass die Leute, indem sie etwas machen, was für sie sinnlich attraktiv ist, ihren produktiven Beitrag leisten. Deswegen gewähren die Produktionsgemeinschaften Kredit. Deswegen kann jeder erstmal normal leben in dieser Produktionsgemeinschaft. Und Abweichungsfälle sind nicht vorgesehen bei Fourier. Da setzt dann aber in gewisser Weise natürlich das Problem an, denn wenn jemand nicht, wie Fourier es vorsieht, um 3:30 oder 3:30 aufstehen will, erstmal in den Pferdestall gehen will, es dann super attraktiv findet, auf dem Acker zu arbeiten, dann gerne Pflanzen züchten will, dann gerne irgendwie ein nettes Mittagessen hat und sich dann irgendwie an die Pflege der Ackerbaumaschinen macht und so weiter, dann ist natürlich die Frage, ja, was soll die Fourierische Gemeinschaft dann eigentlich machen? Und ich würde sagen, er hat sich über Sanktionsmechanismen keine Gedanken gemacht, weil er eben sagt, es lässt irgendwann sich alles nach Attraktion einrichten. Aber es ist ein bisschen die Frage, wie er eigentlich mit Leuten verfahren würde, die jetzt überhaupt nicht lustig sind, irgendeinen produktiven Beitrag zu leisten. Denn das könnte man sich ja auch sehr gut vorstellen, dass meine Lust auch mal in ein paar Tagen nichts tun besteht. Also da, wie gesagt, ja, also da gibt es irgendwie, da gibt es keinen besonders inspirierenden Ansatz bei Fourier, würde ich sagen. Ja. Würde er nicht, also nach seiner Theorie, es nicht dann zu einer Harmonie kommen, dass ein Mensch, der jetzt Lust hat, vielleicht 3 Tage Pause zu machen, auf einen Menschen trifft, der sagt, ach, ich möchte jetzt richtig viel durcharbeiten und ich habe jetzt Lust, richtig, richtig viel zu tun, aber die lassen mich nicht, kann ich deine Arbeit machen? Das ist eine schöne Idee, wenn man das bezieht auf gegenwärtige Sozialpolitik. Also weil im Moment gerade, also ungefähr diese Teilung zeichnet sich ja ab. Also es gibt ja ganz viele Leute, die kriegen keine Arbeit oder sind irgendwie nicht zugelassen. Und es gibt auf der anderen Seite diese Leute, die sich irgendwie totarbeiten, weil sie Karriere machen wollen, weil sie gerade eingepasst sind in irgendwelche Mechanismen, wo das passt. Und die auch meistens oder öfter von sich behaupten, ja, ich mache das auch, weil ich Spaß dran habe. Und man könnte sagen, also Leute mit solchen Lustdispositionen würden natürlich prima sich auf eine fourierische Weise aufeinander beziehen lassen, wenn man eben sagen würde, okay, Du kannst von mir aus irgendwie Anerkennung kriegen dafür, dass du dich halbtot arbeitest, und du kannst auch irgendwie ein bisschen einen Preis oder ein Krönchen aufgesetzt bekommen, aber du kannst nicht sagen, die anderen Leute sollen nichts mehr zu essen haben. Also das wäre tatsächlich, da würde man dann mit Fourier anders verfahren, als er es direkt vorsieht, weil er eben tatsächlich diese harte, radikale Arbeitseinteilung hat. Aber wenn man jetzt sagt, man nimmt Fourier ein bisschen lockerer auf, würde ich sagen, das geht, ja. Ja. Ist es denn so, also hat er denn sowas wie eine Arbeitsorganisation, eine feste, also von dem, was du so erzählt hattest, hörte sich das für mich eher an, dass es so eine, also eher so einen Gedanken der Versöhnung mit der Natur gibt und damit natürlich sowas wie ein Zwang auch auf sich selber da halt irgendwie Leistung jetzt auszuüben oder was Bestimmtes zu produzieren, eigentlich an der Lust irgendwas zu produzieren, also sozusagen, dass das Produzieren selber lusthaft wird. Ja. Und dann gibt es aber, dann gibt es uns, oder dann macht er sowas wie eine Arbeitsorganisation in dem Sinne, dass ich jetzt festgeschrieben habe, also ich muss 4 Stunden am Tag oder 3 Stunden am Tag produktiv tätig sein für die Gemeinschaft, gibt es gar nicht. Oder gibt es das bei Ihnen, so einen Ansatz? Es gibt eben sehr genau geplante Tagesabläufe. Und man fragt sich immer, hat das jemand festgelegt, setzt das jemand durch oder soll sich das angeblich spontan ergeben? Das ist das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, das ist echt eine Unklarheit bei Fourier selber. Wenn man sich diese Tagesabläufe anschaut, kann man einerseits sagen, ist ja toll, dass die Leute so viel Verschiedenes machen dürfen. Und es sind auch wirklich viele Tätigkeiten dabei, die eben attraktiv klingen. Es gibt zum Beispiel abends auch eine Tauschbörse. Die besteht nicht etwa darin, dass man Güter oder gar Kapital austauscht, sondern dass man seine Tätigkeit für den nächsten Tag organisiert. Also, dass man mit den Leuten zusammentrifft, die heute gearbeitet haben, und sich überlegt, wer macht denn morgen was und wer arbeitet morgen mit wem zusammen. Also das alles gibt es, aber wenn man sich diese Tagesabläufe anschaut, dann sind die eben radikal durchgeplant. Also wie gesagt, es sind höchstens 2 Stunden für irgendwas da und es sind 14 Stunden des Tages, glaube ich, belegt durch diesen Tagesablauf. Also wie gesagt, von der frühmorgendlichen Zeitungslektüre für die Leute mit Kapital oder Stalldienst für die Leute ohne Kapital bis hin zu dem abendlichen eben irgendwie Dinieren und der Partnerauswahl für die Nacht. Also das ist alles ganz genau vorgeplant und das ist eben, wie gesagt, ist irgendwie, hat auch was Klaustrophobisches, wenn man diese Tagesabläufe liest. Ja. Ja, es ist eigentlich ganz interessant, wenn man diese Utopie so vom Anfang des vorigen Jahrhunderts, die Sie zitierten, die dann erst später aber auch schon realisiert wird, in diesen Galerien, in diesen Glasgalerien, die hier utopieren, wenn man das jetzt, die Verwirklichung gerade dieses Bereiches, auch in der hedonistischen Form, in der postmodernen amerikanischen Architektur betrachtet. Mhm. Wenn Sie nach Los Angeles kommen, dann haben Sie also im City Walk eine Landschaft, die da geschaffen wird auf verschiedenen Ebenen, mit Pop-Art, also überhöhten großen Pop-Art-Skulpturen und mit einer vollkommen künstlichen, einem nicht nur einem Warenkult, sondern einer darüber hinausgehenden Befreiung von den Zwängen, also dieses städtischen Umfelds, die also ganz bewusst da geschaffen wird. Irgendwie ist das ja eigentlich ganz, auch Disneyland hat natürlich solche Aspekte. Das ist eigentlich ganz interessant, das ist mir jetzt klar geworden aus Ihrem hervorragenden Vortrag, wie man hier also Parallelen auch immer wieder ziehen kann. Ne? Ja, das ist sehr interessant. Also das ist der einzige Unterschied zu Fourier, den man dann immer wieder festhalten muss, ist eben, dass diese Form der Erlebnisarchitektur vor dem Hintergrund des Überlebenszwanges ja weiterhin stattfindet. Also dass man auch in der amerikanischen Gesellschaft arbeitslos werden kann, dass man obdachlos werden kann und so weiter. Also dass eben das die Erlebnisarchitektur für die Leute ist, die eben sonst keine Sorgen im Leben haben. Ja, aber da haben Sie noch einen wesentlichen Punkt, den ich vergessen habe. Das ist natürlich die Ausgrenzung, die damit verbunden ist. Ja. Diese Räume sind nur mehr halb öffentlich, die sind privat kontrolliert und zwar sehr streng, also da ist tatsächlich eine solche Kontrolle auch da und sie haben sogar einen gewissen klaustrophobischen Charakter, wenn man sich darin länger aufhält. Also auch diese andere Seite des Schreckens ist eigentlich da realisiert. Ja, sehr interessant, also daraufhin sollte man Fourier dann wirklich auch nochmal lesen. Ja. Also Also mich würde noch interessieren vor dem Hintergrund, das ist ja so ein bisschen so wie diese situationistischen Stadtkonzepte, die frühen, also diesen New Babylon und sowas. Inwiefern ist denn bei Fourier sozusagen, gibt es denn einen negativen Moment? Also bei der frühen situationistischen Internationale ist es ja eigentlich ein sozialdemokratisches Konzept, sag ich mal, wenn man das etwas überspitzt, das eigentlich positiv ist. Und das sind die Momente, in dem dann da die Betrachtung ist, also wie funktioniert das tatsächliche Leben und ist das tatsächliche Leben organisiert? Und erst in dem Moment, in dem man sich dagegen stellt, wird es ja wirklich auch eine radikale Gesellschaftskritik. Wie ist denn das bei Fourier? Also ist das eigentlich nur eine positive Idee und das einzige Widerständige daran ist sozusagen dieser radikale Bedürfnisanspruch, oder gibt es da noch Momente, die sozusagen einen negativen Kern haben im Eigenen? Also von Fourier intendiert gibt es keine Negativität. Also das ist wirklich eine reine Positivtheorie. Es gibt allerdings unvollkommene Gestaltungen seines Prinzips. Also das kann man noch hinzuziehen, auch gerade wenn man über Stadtkonzepte spricht. Es gibt von ihm auch den Entwurf der Stadt des Garantismus, also dieser vorperfekten Epoche. Und während das Phalanstère eben wirklich für die perfekte Epoche und für die ultimative Bedürfnisbefriedigung da ist, ist es bei der garantistischen Stadt so, dass sie schon ganz gut ist, aber eben noch Wünsche offen lässt. Und das Interessante dabei ist eben, dass es eine Stadt ist. Also dass das tatsächlich der einzige Punkt ist, wo Urbanität bei Fourier in irgendeiner Weise positiv belegt ist. Und jetzt erwähne ich unsystematisch aus dem Zusammenhang gerissen noch einen Punkt, ist, also weil wir auch gerade das Stichwort klaustrophobisch hatten, wenn man sich Architekturentwürfe von Robert Owen ansieht, sieht das ungefähr aus wie Minas Morgul im Herrn der Ringe, also unglaublich eingezäunt, bewacht mit großen Türmen und so weiter, also man hat echt Angst, wenn man diese Architekturentwürfe sieht. Fourier ist mit seinem Phalanstère wesentlich offener, also weil das einfach nach außen offen ist, es hat eben ein Zentrum, zwei Flügel und dann geht's raus in die Landschaft. Und die Fouriersche Stadt, ich habe da kürzlich jetzt eine Abbildung gesehen von einem Fourieristen, der das mal sehr detailliert aufgezeichnet hat, ist zwar zentriert organisiert, also es geht alles auf ein Zentrum zu und breitet sich dann mit Wohnhäusern und Fabriken so langsam aus, ist aber auch durch Offenheit gekennzeichnet. Also so, dass es große Durchblicke gibt, weite Möglichkeiten eben auch den Blicken der anderen zu entkommen. Also insofern würde man sagen, es gibt bei Fourier erstens in den Architekturentwürfen sowas wie Negativität im Sinne von Lücken, die es in seiner sonstigen Theorie nicht gibt. Und es gibt eben zweitens auch Negativität in diesem harmloseren Sinne, da ist was noch nicht ganz vollkommen. Aber so richtig kritische Elemente, außer dass er die Städte, wie sie sind, halt furchtbar findet, gibt es glaube ich nicht. Ich wollte fragen, wie sich Bildung bei Fourier darstellt. Interessant, also so, dass die Kinder mitlaufen und sehr schnell ein Interesse an den produktiven Abläufen gewinnen. Also es gibt zwei Punkte, die man da vielleicht nennen kann. Das erste ist eben, dass er die Kinder so früh wie möglich mit Produktionsmöglichkeiten vertraut machen will, weil er sagt, die interessieren sich doch dafür, wie was funktioniert und wie was aufgebaut ist und wie man was herstellen kann. Und da sieht er auch richtig so eine Art von Spielzeugwerkzeug und so weiter vor und sagt also, je mehr den Kindern diese Möglichkeit eröffnet wird, desto besser können die sich heranbilden. Zwang sieht er so gut wie überhaupt nicht vor, also auch da arbeitet er mit dem Prinzip der Attraktion. Und dann gibt es, also das ist für mich eigentlich der interessanteste Punkt, hatte ich auch schon ganz am Rande erwähnt, es gibt die kleinen Banden und die kleinen Horden. Und die sind gemischt geschlechtlich, aber mit einem männlichen und einem weiblichen Pol. Und die kleinen Horden eher männlich sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die Mitglieder, das ist jetzt noch traditionelle Geschlechterordnung, für Gefahren und für Schmutz interessieren und deswegen eben auch die schmutzigen Arbeiten machen. Und die weiblichen Banden interessieren sich dann eher für sich herausputzen und für intellektuelle Tätigkeiten und sind dann eben zum Beispiel Akademieersatz. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Kinder sehr früh Funktionen bekommen und sehr früh mit Produktion vertraut werden und dass er sich eben vorstellt, daran werden sie sich heranbilden. Also dann braucht man gar nicht mehr so viel erzieherische Führung. Also ungefähr so stellt er sich's vor. Ja. Wie viel Raum für Entwicklung lässt denn seinen Tagesablauf zu? Also wenn 14 Stunden für Arbeit einsinnt und auch irgendwie eine Vision von Telekommunikation hatte, ja, dann ist doch die Frage, ob man dazu kommt, dass Maschinen die Arbeit ablösen können. Das muss man schon denken. Ja, es ist eine komische Sache. Also vielleicht weiß auch jemand im Raum mehr als ich darüber. Fourier erwähnt, glaube ich, mal am Rande, dass man viel Arbeit auch maschinell organisieren könnte. Aber wenn man das vergleicht mit zeitgenössischen Theoretikern, also eben zum Beispiel mit Robert Owen oder auch mit William Godwin oder mit anderen Sozialutopisten dieser Zeit, die sagen alle, der Mensch muss 2 Stunden am Tag arbeiten und dann ist Feierabend, also wenn die Maschinen kommen. Und das sagt Fourier eben nicht, weil Fourier sagt, Arbeit ist Selbsterfüllung. Und man könnte jetzt höchstens sagen, er sieht sowas vor, wie dass eben die unangenehmen Arbeiten, die jetzt auch nicht damit zusammenhängen, dass man sich irgendwie für Schmutz interessiert oder so, dass diese unangenehmen Arbeiten etwas reduziert werden. Aber ich glaube, er hat halt keine richtige Idee, dass die Menschen wirklich viel Freizeit haben, die sie so oder so nutzen, weil seine ganze Verschaltung der Leidenschaften eben auf Füllung ausgeht. Also das ist halt, ich finde das wirklich doppeldeutig. Auf der einen Seite ist es Erfüllung und auf der anderen Seite ist es auch Ausfüllung. Also man hat bei diesem Tagesablauf für meine Begriffe wenig Freiraum. Man ist zumindest den ganzen Tag vergesellschaftet. Das auf eine sehr variable Weise, aber man ist eben ständig mit anderen zusammen und muss ständig irgendwie auf die Bedürfnisse der anderen reagieren. Aber ist es nicht eigentlich ein positiver oder sozusagen ein kritischerer und besserer Blick auf sowas, als es dann bei Owen zum Beispiel ist? Also weil es ja so ist, dass nicht nur die quantitative Verringerung der Arbeit da im Fokus steht, sondern deren qualitative Veränderung. Also ja. Ich meine, in einer Welt, in der es sich, ich glaube, mal gelesen zu haben, würde auch so die Tiere halt als Gefährten der Menschen, ja, die ihnen arbeiten, abnehmen. Das ist ja das, was du vorhin mit dem Hai auch angesprochen, ja, hast. Das ist oder das Meer wird zur Limonade, das ist ja eigentlich ein viel radikalerer Entwurf der Arbeitsveränderung und Weltveränderung, als es in solchen Maschinenillusionen letztlich der Fall ist. Also die ja immer noch von einer Beherrschung der Natur durch die Maschine ausgehen und eigentlich so einen technischen Fortschritt auch ganz stark in so einen sozialen Fortschritt dann einfach hineinpacken und einfach glauben, ja, es wird alles reduziert und dann ist alles gut, während das bei sowas ja einen viel versöhnteren Charakter hat eigentlich. Also der Punkt des erneuerten Naturverhältnisses und des umgestalteten Naturverhältnisses ist wahr, würde ich total unterstützen. Also das ist keine Vision von extremer Naturbeherrschung. Und insofern hat er auch einen Vorzug. Und ich würde auch sagen, dass er einen starken Vorzug gegenüber anderen utopistischen Konzeptionen zum Beispiel der Bildung hat. Also bei Owen ist es ja ganz klar, die Kinder werden auch auf eine sehr sanfte Weise, aber doch einfach geformt. Man will die in eine bestimmte Richtung haben und dann stellt man das eben her, wie die sich in diese Richtung entwickeln. Und ich würde sagen, da ist Fourier wahrscheinlich weiter, aber ich würde trotzdem sagen, diese radikale Durchorganisierung des sozialen Miteinander ist etwas, was mir weiterhin schwierig scheint. Und also vielleicht müsste man auch echt mal so einen Tagesablauf sich anschauen und diskutieren, inwiefern das irgendwie nur eine Kodierung ist für die Vielfalt erfüllter Tätigkeiten, die man so in einem Tag unterbringen kann, oder inwiefern da doch eben mehr dahinter steckt, nämlich Konstruktion oder Konstruktivismus im Sinne von Verfügung über andere Menschen. Und ich glaube, das ist schon relativ stark. Also das ist irgendwie ein Punkt, diese Verfügungsutopie oder diese Vision, dass man alles in ein System bringen kann und alles miteinander verschalten kann. Das ist das, was ich, also das finde ich irreduzibel unangenehm an Fourier. Oder das scheint mir auch echt anti-utopisch zu sein. Ja. Aber es ist nicht so, also von dem, was du erzählst, ist es nicht so, dass das eigentlich nicht konstitutiv ist für sein theoretisches Werk. Also das eigentlich ist, dass man sagen könnte, man könnte das ohne Probleme weglassen. Und es ist vielleicht sogar so, dass es gegen diese Versöhnungsideen gegenüber eigentlich eher so ist, dass es sich damit ein bisschen beißt. Also dass man sagt, wozu überhaupt den Tagesablauf organisieren und festschreiben, wenn alles Lustempfinden ist oder alles attraktiv ist sozusagen für einen, wozu soll man das überhaupt noch? Also ich finde es, weiß nicht, vielleicht ist es eher so eine Zeitfrage oder Persönlichkeitsfrage, ich weiß ja nicht, wie er seinen Tagesablauf so gestaltet hat oder so, ne? Oder wie man sich das damals vorgestellt hat, aber von diesen Versöhnungsgedanken, dem steht das ja eigentlich eher entgegen. Also wie du richtig sagst, wer soll das denn planen? Welche Notwendigkeit gibt es denn aus seinen Theorien heraus, dass das überhaupt so geplant ist? Also man würde sagen, es ist eben einfach organisierendes Prinzip seiner Theorien. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens in der Hinsicht, dass er die ganze Zeit mit diesen Zahlenreihen, diesen Serien und Ordnungen arbeitet. Also ohne würde er überhaupt nicht das Gefühl haben, etwas Systematisches zu sagen. Kann man auch sagen, es ist eine Privatpathologie und die guten Ideen kann man aufnehmen, aber dann wären eben die guten Ideen im Vergleich zur Privatpathologie relativ wenige. Und das andere, was man sagen muss, ist eben, dass er Ja, dieser Grundsatz, die Attraktionen sind proportionell zu den Bestimmungen, dass dieser Grundsatz sich wahrscheinlich wirklich nur auf diese konstruktiv verfügende Weise überhaupt erfüllen lässt. Denn wie sollte man sonst die Bedürfnisse und Attraktionen zu den Bestimmungen in Bezug bringen, wenn nicht entweder direkt organisierend oder zumindest im Vertrauen durch auf eine ganz strikte Selbstorganisation. Also Selbstorganisation, wo das Ergebnis fast schon vorher feststeht. Gibt es irgendwie Bezüge, dass sich vielleicht Gene Roddenberry in irgendeiner Weise auf Fourier bezogen hat? Ich habe keine Ahnung. Also ich kenne auch Gene Roddenberry peinlicherweise nicht. Der Star Trek da schon. Ach, okay, ja, alles klar. Wollte ich die Wochen mal sehen, aber ja, also in Hinblick auf Utopie, ja, okay. Keine Ahnung, aber will ich gerne rausfinden. Ja. Ja, also meine Frage richtet sich jetzt nicht auf die Substanz Ihres Vortrags, aber ich wüsste gerne, was Sie als weiterführende Lektüre empfehlen würden. Also was ganz nahe liegt, ist tatsächlich immer noch diese Theorie der vier Bewegungen und da der Aufsatz von Elisabeth Lenk, der das einführt. Also das ist gut, das ist sehr adornitisch im Stil, aber ist trotzdem eine gute Aufarbeitung von Fourier. Und dann würde ich sagen, die Sachen von Walter Benjamin unbedingt auch. Und das Buch von Barth, also die gibt es ja auch beides auf Deutsch und gut verfügbar. Also bei Benjamin muss man im Passagenwerk nur etwas blättern, aber da findet man schon sehr interessante Sachen und müsste vielleicht noch den Surrealismus-Aufsatz dazu nehmen. Und ich überlege gerade, also richtig gute Einführungsliteratur habe ich nicht gefunden. Ich muss aber gestehen, ich habe auch nicht gesucht. Also ich habe eher irgendwie gesucht nach tatsächlich jetzt besonders interessanten Autoren, die sich auf Fourier beziehen. Und da würde ich sagen, dieser Michel Butor hat eben wirklich noch einen großartigen Aufsatz zu Fourier geschrieben, von dem ich nicht weiß, ob er auf Deutsch vorliegt. Also das sind so Sachen, die ich spontan empfehlen könnte. Aber vielleicht weiß auch jemand im Raum noch mehr. Also es gibt inzwischen ziemlich viele Einführungen und Gesamtüberblicke zu Fourier. Okay. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir an der Stelle die Veranstaltung beenden. Wir können auch unten noch bei einem Wein zusammenkommen. Ich hätte noch zwei Hinweise, und zwar hat das Bildungskollektiv Anfang des Jahres eine Broschüre rausgegeben, wo der erste Teil der Veranstaltungsreihe dokumentiert ist. Das ist hier gegen eine Spende zu erwerben. Außerdem liegen hier vorne noch Plakate. Wenn es noch Leute gibt, die eine Idee haben, wo man das noch aufhängen könnte, nehmt das bitte mit. Und ansonsten danke ich euch für euer Kommen.